Frau. Und was das bedeutet, wissen Sie genau. Was mein Herz empfindet, sage ich's nicht kaum. Dunkelrote Rosen deuten zartes an. Ein tiefer borgner Sinn liegt in den Blumen drin. Gäb's nicht die Blumensprache, wo kämen Verliebte hin? Fällt das Reden uns schwer, müssen Blumen her, denn was man nie zu sagen wagt, man durch die Blume sagt. Was das Herz empfindet, wissen Sie genau. Dunkelrote Rosen bring ich schöne Frau. Das Herz empfindet, wissen Sie genau. Dunkelrote Rosen bring ich schöne Frau. Das Herz empfindet.